Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 41, 2011. Das fängt ja schon gut an. Ja, ich habe eben schon vergessen, das Mikro einzuschalten. Meine Güte, das wird heute noch was gehen. Ne? Die Woche war ziemlich aufregend. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist. Ich werde wohl nicht drum herum kommen, zumindest mal anzusprechen, dass Steve Jobs eben von uns gegangen ist. Ja, ich möchte darüber nicht viel Worte verlieren, denn ich bin der Meinung, wenn man nichts zu sagen hat, was Angehörigen Trost spenden kann, dann sollte man dazu eigentlich nichts sagen. Ich habe Steve Jobs nicht gekannt, das war für mich ein ganz normaler Mensch, daher tut mir es sehr, sehr leid, dass er gestorben ist, so leid, wie mir es eben tut, wie jeder Mensch auf der Welt, der eben ja stirbt, und deswegen habe ich da schon sagen wir, die Freude der Woche ein bisschen gedämpft worden, ganz klar. Allerdings über den Firmenboss Steve Jobs habe ich mich schon deutlich geäußert, und da bleibt auch meine Meinung so, wie sie vorher war. Das ändert nichts daran. Ja. Ich bin da kein Heuchler, wie jetzt leider im Internet sehr, sehr stark zu sehen ist, die jetzt hier Lobhymnen machen und vorher eben das anders gesehen haben. Tut mir leid, das kann ich nicht nachvollziehen. Und deswegen sage ich jetzt auch dazu nichts mehr, weiter, und lasst es einfach mal so dahingestellt sein, die genaueren Umstände und hoffentlich dann auch vielleicht mal die wahre Story werdet ihr sicherlich im Internet an anderer Stelle zu Genüge finden. Was anderes oder andere Sachen in der Woche waren dann zum Beispiel etwas, was mich wieder mal bestärkt hat in meinen Aussagen, dass eben das Hosten auf sogenannten Full-Servern, also Full-Service-Servern, nichts Negatives ist unbedingt. Sprich also, wer seine Daten auf einen Google-Server legt oder auf andere Server von Firmen, eben Dienste, Blogs, zum Beispiel WordPress.org und so weiter und so weiter, der ist nicht unbedingt schlechter beraten oder hat ein unbedingt höheres Sicherheitsrisiko. Nein, aus der Rubrik mein eigener Server ist ja viel sicherer, ihr hört schon die Ironie im Satz, ja. Kommt die Woche zum Beispiel oder letzte Woche eine Meldung, dass bei einem der größten Serverbetreiber in Deutschland eben ein Datenleck aufgetreten ist, und zwar bei Hetzner. Zugangsdaten von sogenannten Shared Hosting Anwendern waren im Klartext zugänglich, und da konnten eben zumindest mal die Hash-Werte abgegriffen werden von Angreifern. Da könnte sich mit entsprechender Rechenleistung dann doch eben das Passwort quasi ausrechnen lassen. Also es ist schon etwas bedrohlich, und natürlich sind auch andere dann eventuell dann betroffen. Also es ist gar nicht so einfach. Und da hat man eben einen Server, ich meine, daheim einen Server, das ist ja sinnlos, da hat man ja eine viel zu schlechte Anbindung im Normalfall. Deswegen nimmt man natürlich bei einem Serververtrieb oder Serveranbieter einen Mietserver, und das sagt man dann eben, das ist der eigene Server. Ja. Der steht dann in irgendeinem Rechenzentrum, ist eben angebunden an einen besseren Anschluss, und ja, da hat man dann seine Daten drauf und meint dann eben, das ist ja so viel besser, als wenn man seine Daten bei Google hat. Und was dort natürlich mit den Daten passiert, wo da abgegriffen wird, das kann man überhaupt nicht kontrollieren. Erstmal das. Zweitens sind eben, wie hier eben gesehen, auch da Angriffe gang und gäbe, nicht nur jetzt die privaten Angriffe, und das ist noch viel schlimmer eigentlich, weil ich habe schon ein paar Mal gesagt, wenn man eben kein Fachwissen hat oder nicht absolut gutes Fachwissen hat, was zum Beispiel das Betriebs eines Servers bedarf eben, ja, dann ist der eigene Server schneller gehackt, als man A sagen kann. Ja. Tausende von sogenannten ach so sicheren Home-Mail-Servern, ja, sind die Spam-Kanonen im Internet, weil die Leute es einfach nicht raffen, wie man zum Beispiel einen Mail-Server sicher macht. Und das ist auch nicht ganz einfach. Ich muss ganz, ganz klar sagen, wenn ich einen Server, ich habe keinen Server mehr, ich habe das früher gemacht. Ich habe früher meine eigenen Server gehostet und habe dadurch jede Menge Arbeit gehabt. Ja, sagen wir mal, beim Bloggen ging etwa 90% der ganzen Zeit drauf, um mich um den Server zu kümmern, ja, statt zu bloggen. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, ich mache meinen Blog einfach auch beim Blog-Service. Ich habe mich für blogger.com entschieden. Da habe ich überhaupt gar nichts damit zu tun. Ja. Und die Leute, die dort den Server warten und auch die Sicherheitspatches einspielen und eben auch für die Sicherheit verantwortlich sind, die haben auch eine gewisse Ahnung davon, jedenfalls mehr Ahnung als ein Serverbetreiber, der das eben hobbymäßig macht und eben nicht gerade ein kleines Genie ist, ja, weil eben doch mal ziemlich viele Sicherheitsprobleme und Patches und so weiter anliegen können und das muss alles super gut gewartet sein, sonst wird das nichts. Ja. Also und selbst bei diesen Profi-Serverbetreibern kommt es dann eben auch vor, dass solche Datenlecks auftreten. Nicht, dass das jetzt das Serverbetreiber wie eben Google oder WordPress.com, dass die eben von sowas verschont bleiben würden. Nein, das nicht, aber die haben eben eine riesen Maschinerie hinten dran und haben auch das Know-how dazu. Hetzner sicherlich auch, aber es zeigt, dass man nicht sagen kann, mein eigener Server ist ja so viel sicherer, was Datenschutz anbetrifft. Nein, tut mir leid, das ist eine Illusion. Was keine Illusion ist, ist, dass das Android-Tablet von Amazon, der Kindle Fire, schon über 235.000 Mal bestellt wurde und das sind die Zahlen von Donnerstag. Also, wow, ich muss schon sagen, da verkauft sich mehr, als ich gedacht habe. Und ich war ja schon ziemlich optimistisch, was dieses Tablet anbetrifft, das Fire, das Kindle, oder ja, das Android-Tablet, ja, Kindle Fire. Android deswegen so komisch betont ausgesprochen, weil es eben eine komplett eigene Oberfläche hat und ist kaum zu erkennen, dass das überhaupt Android ist, ja. Aber darauf kommt es nicht an, dass das Konsumgerät im Tablet-Format, auch so könnte man es nennen, von Amazon eben ein Riesenrenner bis jetzt in der Vorbestellung. Muss man sich vorstellen, 235.000 Mal schon vorbestellt am Donnerstag. Und ja, bis das ausgeliefert wird, werden die Vorbestellungen schon noch einiges ansteigen. Und es soll demnächst, auch in den nächsten Tagen, soll es übrigens, glaube ich, ausgeliefert werden. Und sobald es dann auch zu bestellen ist, dann dürfte klar sein, was das Top-Produkt, das Nummer 1-Produkt bei Amazon sein wird, von den Verkaufszahlen her, garantiert das Amazon Android Tablet. Alles natürlich für die USA gemünzt, denn bei uns gibt es ja noch nicht mal, ich kann es immer nur wieder sagen, klinge auch vielleicht ein bisschen verbittert, aber es ist echt schlimm, dass wir Amazon Deutschland haben und nicht direkt von Amazon USA einen kompletten Service bekommen können, denn ja, bei uns dauert alles viel länger, ist viel teurer und ja, werden wir vielleicht nie kriegen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr deprimierend. Aber na gut, man kann es nichts machen. Auf jeden Fall ein Renner in den USA, bei uns noch gar nichts, weil es bei uns nicht gibt. Buh, Amazon Deutschland. Hoffentlich können sie sich mal irgendwann am Riemen reißen und vielleicht die Erfolgsstory von Amazon kommen. Zumindest so ein bisschen in Promilleform weiterführen in Deutschland. Die Wii U wird ganz bekannte Tritthersteller gewinnen oder hat sie bereits gewonnen. Das war ja ein Problem von der alten Nintendo Wii, dass eben die Verkaufszahlen von der Wii ausgesprochen gut waren und immer noch sind. Aber die Entwicklerstudios, auch was für Gründen auch immer, ich sage, das hat was mit Lobbying zu tun. Andere sagen, das hat was mit der ja, geringen Leistungsfähigkeit der Chips oder der Prozessoren zu tun, mit der die normale Wii ausgestattet ist. Aber ich halte das nicht für einen richtigen Grund. Schließlich haben auch viele Firmen ihre Programme, ihre Spiele dann auch für Nintendo DS portiert und naja, dann hätten sie auch gerne ein Wii-Spiel portieren. Aber egal. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, sage ich immer. Nintendo hat da offenbar jetzt ein bisschen was angeleiert. EA hat schon mal gleich, sagen wir mal, angekündigt, ja, dass sie Nintendo auch ein Versprechen gegeben haben, dass die Top-Games alle in Zukunft eben nicht nur als lieblose Ports, das haben die natürlich nicht direkt gesagt, PS3 und Xbox angeboten werden, sondern richtig in der Qualität beziehungsweise auch zeitnah dann eben für Nintendos neue Wii U. Hoffen wir, dass EA hier sein Versprechen hält und dass andere auch dann hier aufspringen auf den Zug, weil die Wii U als Standalone-Konsole immer noch sehr, sehr interessant ist. Allerdings muss Nintendo auch gucken, dass das auch dann rechtzeitig auf den Markt bekommen, bevor der, ja, sage ich mal, der Heimspielebereich, ja, also am großen Fernseher, dann auch noch in die Hände von anderen fällt, weil meiner Meinung nach, habe ich auch schon mal gesagt, der Handheld-Bereich ist kaum noch zu retten. Da wird Nintendo wohl in absehbarer Zeit keinen Fuß mehr fassen können, keinen sicheren mehr. Die Verkaufszahlen werden da immer weiter zurückgehen und Tablets und Smartphones werden den Markt komplett aufrollen. Die Amazon Cloud, ich hätte das vielleicht sollen vorher vor dieser Nintendo-Meldung bringen, egal. Die Amazon Cloud wird jetzt auch mit Verschlüsselung arbeiten. Das war ein kleines Manko, dass eben die Daten nicht verschlüsselt abgelegt werden können, also automatisch verschlüsselt sozusagen. Auch das wird jetzt behoben von Amazon. Somit ist der Cloud Space bei Amazon noch sicherer. Ja, was ist das? Amazon S3. Also Daten, die eben dort abgelegt werden. Das hat jetzt nichts mit einem Amazon Cloud Service für alle Systeme zu tun, so wie wir es jetzt uns erhoffen würden oder wo wir alle darauf hoffen, dass zum Beispiel mit diesem Google Drive, dass das genauso funktioniert. Auch da hoffe ich ja, dass eine Verschlüsselung von Anfang an mit dabei ist. Schauen wir mal, wie das wird. Auf jeden Fall ein neues Tool, eine neue Möglichkeit für die Entwickler, eben Daten verschlüsselt abzulegen in der Amazon Cloud, ohne dass man eben hier großartig noch was programmieren muss dafür. Ja, dann ein interessantes Urteil, haben viele drauf gewartet, und zwar die Sportlizenzen im Pay-TV. Die solche Exklusivlizenzen, die sind laut dem Europäischen Gerichtshof illegal. Die sind wettbewerbswidrig und dürfen deswegen und sind deswegen gegenstandslos. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt also, dass bei diesem konkreten Fall, ja, dass es eben, dass Leute, die zum Beispiel eine Sendung sehen wollen, beispielsweise die englische Premier League, wohnen aber eben woanders, dass die eben nicht unbedingt die Karte von diesem Anbieter kaufen müssen, der in ihrem Land die Lizenzen erworben hat, sondern es ist durchaus legal, dass man eben auch eine Karte aus einem anderen Land ka kauft und diese dann benutzt zum Anschauen von Inhalten, obwohl es einen Lizenznehmer in Deutschland gibt. Da haben sich viele drauf erhofft oder davon erhofft, dass es auch dann nach diesem Urteil für andere Inhalte so, naja, wie sagt man, gültig wäre. Zum Beispiel geht es da um Filme, um Serienveröffentlichungen, im Computerbereich halt auch um Software, dass da eben es quasi wettbewerbswidrig ist, zum Beispiel Produkte dann eben auf dem Markt bei uns zu, in Anführungszeichen, das können ja die Firmen sowieso nicht, aber sie stellen es eben so da, zu verbieten, ja. Das soll heißen, zum Beispiel, wenn jetzt jemand ein Lied in Großbritannien lizenziert, dann könnten auch Leute legal dieses Lied in Deutschland übers Netz zum Beispiel erwerben. Ja. Bisher muss für jedes Land separat verhandelt werden, vor allem in dem EU-Bereich ist das natürlich eine Katastrophe. Das ist auch ein Grund, warum hier in Europa immer alles so lange dauert und manches auch gar nicht erst ankommt, weil die Lizenzinhaber dann eben für jedes Land einzeln hier verhandeln müssen oder die Geschäfte mit den Lizenzinhabern, die Lizenzinhaber ja in jedem Land abzocken wollen. Ja. Und das ist schon sehr, sehr schade. Und da hat man eben gehofft von diesem oder sich erhofft von diesem Urteil, dass das eben auch damit dann endgültig als wettbewerbswidrig gekennzeichnet wird, so dass man eben dann irgendwann vielleicht mal so einen Dienst wie Spotify hat, ja, und der ist dann in jedem Land gültig, fertig, ja, weil eben die Lizenzen nicht für jedes europäische Land einzeln verhandelt werden muss. So, und das ist allerdings mit einem großen Fragezeichen zu verstehen, auch wenn ich jetzt kein Rechtsexperte bin, bei weitem nicht, aber es ist wirklich so, ja, formuliert worden, ja, von dem Gericht, dass es eigentlich, würde ich meinen, kaum andere Sachen betrifft, ja. Also Heise schreibt in dem Artikel, der Europäische Gerichtshof stellte mit seinem heutigen Urteil nun fest, dass nationale Rechtsvorschriften, die die Einfuhr, den Verkauf und die Verwendung ausländischer Decoderkarten untersagen, gegen den freien Dienstleistungsverkehr verstoßen. Sie seien damit auch weder da ist, sie seien auch weder damit gerechtfertigt, dass dadurch die Rechte des geistigen Eigentums geschützt werden sollen, noch durch das Ziel, mehr Zuschauer in die Fußballstadien zu locken. Und da kann man schon erkennen, dass das wirklich ganz genau zugeschnitten ist auf dieses konkrete Beispiel mit dem Fußball, mit diesen Fußballlizenzen, ja. Und ich glaube nicht, dass man da jetzt ableiten kann, direkt aus diesem Urteil, dass es auch für andere Sachen zählt. Ich denke, da muss noch mal ein Urteil dann separat ergehen für andere Lizenzen. Aber vielleicht spornt das die eine oder andere Firma an, hier auch zu klagen und eben auch da versuchen zu erreichen, erstmal natürlich bei den nationalen Gerichten, dass eben solche Lizenzverhandlungen eben pauschalisiert werden können und dass eben festgestellt wird, dass ein Europäer auch das Recht hat, ein amerikanisches Gut zum Beispiel zu benutzen oder zumindest innerhalb der EU, dass zum Beispiel auch ein deutscher Hörer oder ein deutscher Musikkäufer eben auch Musik kaufen kann in England oder in Frankreich oder in Spanien, ja, und dann eben da quasi legal Musik erwerben kann, was übrigens jetzt momentan so nicht funktioniert. Ja. Und das ist schon ziemlich ärgerlich. Gut, okay, also da ist leider eben dann für alle anderen Sachen außer eben diesen Fußballübertragungen noch das letzte Wort noch nicht gesprochen, leider, leider. Und ich hoffe, dass da, wie gesagt, einige Firmen dann sich zusammenreißen und da mal zu vorstoßen. Ja. So, dann Google hat seinen eigenen Shop in London eröffnet und bevor ihr jetzt hier hinpilgert, es hört sich schlimmer an, als es ist. Besser an, als es ist, wollte ich natürlich sagen. Das ist so ein Shop-in-Shop. Also das heißt, in einem großen Kaufhaus ist eben jetzt ein Shop-Bereich eingerichtet worden von Google. Dennoch interessant, was Google da zeigt, was man da für Rückschlüsse ziehen kann draus. Vielleicht ist das der Vorbote zu einem richtigen Google Store mal. Bisher werden dort also Chromebooks verkauft und vorgeführt, und dort ist auch ein Berater, der einem helfen kann, wenn man so Fragen hat. Ich finde, das ist ein guter Weg, eine gute Richtung. Vielleicht bietet mal Google solche Stores in den größten Städten in Europa an, und dann könnte man sich auch als Kunde vielleicht mal auch direkt da irgendwo hinwenden. Weiß zwar nicht, ob das so gut wäre mit dem Ansturm, vielleicht. Naja, aber auf jeden Fall ist es eine interessante Möglichkeit, wenn eigene Google Stores gemacht würden und auch solche Shop-in-Shop-Systeme sich ein bisschen weiter verbreiten, weil es ist doch eine gewisse Kundenbindung, die es da gibt, wenn jemand zu Google geht. Ja, und dort dann eben Sachen macht. Ja, wie gesagt, das Google Chrome Netbook ist halt, oder Chromebook ist eben auch nur jetzt ein Produkt. Auch da sollte vielleicht ein bisschen mehr noch gemacht werden. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Google dann auch verschiedene Android-Handys von verschiedenen Anbietern im Portfolio hat, neben dem Chromebook, und auch ja, vielleicht noch andere Sachen, die eben Google-Dienste nutzen, ja, Produkte. Und das wäre auch vielleicht eine schöne Geschichte. Ja, und dann hier ja, kurz oder nach dem die Woche schon fast rum war, ja, also hier die Sonntag war das, glaube ich, Samstag, Sonntag, ging es rund. Der Bundestrojaner ist angeblich entschlüsselt worden vom Chaos Computer Club. Und es war mal wieder nicht die Aktion, die hier sehr interessant war, sondern die Reaktion. Ja, das BKA bestreitet, dass das sich um den Bundestrojaner handelt, was der Chaos Computer Club da geknackt hat, in Anführungszeichen. Das BKA verweist das dann an andere Landesstellen, ja, und Behörden, und sagt, gut, da haben wir nichts damit zu tun, ja. Denn das Ganze ist natürlich verfassungswidrig. Ja. Der Einsatz des Bundestrojaners ist ja schon hart an der Grenze von dem, was überhaupt möglich ist. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht 2008 entschieden. Und zwar wurde das Nordrhein-Westfalen gesetzlich, oder wollte Nordrhein-Westfalen das gesetzlich ermöglichen, aber eben 2008 hat das Bundesverfassungsgericht diese Online-Durchsuchung für verfassungswidrig erklärt und ein Grundrecht auf die Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme etabliert. Und demnach, so die Experten, seien es nur in extrem wenigen Ausnahmenfällen möglich. Und es müsste auch noch entschieden werden für jeden einzelnen Fall. Aber irgendjemand hat sich da wohl nicht darum gekümmert und hat den Bundestrojaner bereits eingesetzt. Wie gesagt, das BKA bestreitet, dass es sich um den Bundestrojaner handelt. Also scheint es ein anderer Trojaner zu sein, der von irgendeiner Regierungsstelle entwickelt wurde. Je nachdem, egal wie man es dreht und wendet, hier haben Regierungsbehörden und beziehungsweise Behörden haben eben hier sich verfassungswidrig verhalten, und das Ganze wird jetzt eben analysiert. Und mittlerweile haben auch staatliche Stellen sind da jetzt mittlerweile auch aufmerksam geworden und wollen jetzt eine Erklärung haben, was das soll. Interessant war, dass in dem Code der Chaos Computer Club Möglichkeiten gefunden hat, dass eigener Code eingeschleust wird. Ja, Code, auch Daten, Fragezeichen. Ich meine, klar, Vertrauen zu den Sicherheitsbehörden muss man wahrscheinlich sowieso ab einem gewissen Punkt haben, aber es ist schon ziemlich beunruhigend, wenn man sich vorstellt, dass vielleicht so ein Trojaner sich Zugang zu dem eigenen Computersystem verschafft, dann werden irgendwelche Daten hochgeladen auf den Rechner, und dann bei einer vielleicht reellen Hausdurchsuchung findet man eben genau diese Daten, die vorher hochgeladen wurde, und die waren dann vielleicht belastend. Ja, also das ist ungefähr so wie der Ermittler, der dann heimlich irgendwo ein Rauschgiftbriefchen irgendwo versteckt und dann hier sagt, ach, guck mal hier, Rauschgift gefunden. Ja? Nur, dass man hier überhaupt keine Kontrolle mehr hat. Ja? Überhaupt keine Kontrolle mehr. Da ist kein Anwalt, den man schnell anrufen kann, der dann bei so einer Hausdurchsuchung mit dabei ist oder ähnliches. Da ist niemand dabei. Und wenn dann auf einmal Code, ohne dass man das ja eigentlich weiß, man weiß das ja nicht, dass gerade der Bundestrojaner hier installiert wurde. Ja? Und wenn dann irgendwelche Daten rübergeschafft werden oder Programmcode oder sonst irgendwas damit angestellt wird, dann ist das schon sehr, sehr grenzwertig. Wie gesagt, das hat eben auch das Bundesverfassungsgericht so festgestellt. Und dass jetzt hier die Möglichkeit noch gefunden wurde, eigener Code noch zu übertragen, das schlägt im fassen Boden aus und das ist höchst illegal und da muss knallhart dagegen gesteuert werden. Ich hoffe, dass das jetzt auch für einigermaßen Aufsehen sorgt, dass vielleicht hier mal alles überprüft wird und vielleicht, dass schon alleine der Versuch eines Bundestrojaners zu programmieren von Regierungsstellen oder vom BKA grundsätzlich als illegal erklärt werden sollte von der Politik. Denn wenn erstmal sowas, wie man jetzt auch sieht, wenn erstmal so ein Grundplattform, so ein Grundgerüst steht und die Sicherheitslücken quasi dann genutzt werden können, dann muss ich sagen, dann haben wir bald alle möglichen Sorten von Trojaner von allen möglichen Behörden und vielleicht dann auch von Privatpersonen, die diese Trojaner wie eben der Chaos Computer Club analysieren und dann selbst vielleicht Sachen schreiben. Ja, und dann können wir das dann bald vergessen. Allerdings auch hier vielleicht ein bisschen, um das ein bisschen zu beruhigen. Also, so ein Trojaner kann nicht auf jedes System, wenn man aufpasst, dann ist auch, sag ich mal, dem Bundestrojaner nicht alle Tür und Tor offen. Noch nicht jedenfalls. Eine Zusammenarbeit mit Hardwareherstellern oder so, wäre mir vollkommen unbekannt. Und deswegen, kann ich nur sagen, also die eigentlichen Systeme von Leuten, die sich auskennen, naja, die Leute lachen sich über den Bundestrojaner eher kaputt, weil das nur den unbescholtenen Bürger ausspioniert und eben nicht die Leute, die sich damit tatsächlich auskennen. Also das ist lächerlich eigentlich, ja, für die Leute. Und wer halbwegs sein System abgesichert hat, ja, der kann dem Bundestrojaner den Stinkefinger zeigen, ganz einfach. Ja, und damit natürlich auch dem BKA und den Regierungsstellen. Gut, vollkommen losgelöst von der Realität, illegale Machenschaften. Ja, was will man mehr? Ganze Palette ist eigentlich schon durchgegangen worden. Ich hoffe, dass jetzt irgendwann mal die Politiker raffen, dass es so nicht geht und dass sie eben manche Sachen eben so akzeptieren müssen, wie sie sind, nämlich dass eben ein Mensch in seiner Privatsphäre auch gewisse Rechte hat, egal was das für Konsequenzen hat. Sonst würde es auch keine Privatsphäre mehr im öffentlichen Leben geben können. Ja? Denn die Bomben, ja, oder die Verbrechen, die werden nicht im Internet begangen, jedenfalls zum größten Teil nicht, sondern die werden in der realen Welt begangen. Und die reale Welt, sage ich mal, kann man eben auch nicht so einfach mit einem Bundestrojaner überziehen. Und wenn man das sich im Großen und Ganzen anschaut, ist es auch gut so, dass es so ist. Und genauso sollte das eben auch in der virtuellen Welt sein. Ja. Wie heißt doch immer, die virtuelle Welt ist kein rechtsfreier Raum. Ja. Aber die virtuelle Welt darf auch kein rechteloser Raum sein. Und ja, damit sind wir schon wieder am Ende von der Rios Wochensicht. Ich habe nicht mehr Themen gefunden, weil der Rest von der Woche ging dann eben so auf in eben der Meldung Steve Jobs. Und ja, gut, deswegen Ja, müssen wir uns damit begnügen. Ich denke, dass aber gerade zum Beispiel das Thema Bundestrainer hat sicherlich nicht das letzte Mal in der Rios Wochensicht vertreten war. Es ist ein unglaublicher Vorgang, der da stattfindet. Und ja, ich kann nur hoffen, dass sich das dann auch ja, niederschlägt in den neuen Überlegungen, die eben die Politiker machen, wenn sie überhaupt überlegen. Das möchte ich immer mal dahingestellt sein. Ja, die Piraten sind ja vielleicht auch noch mal ganz kurz jetzt in Berlin im Landtag und dann schauen natürlich alle hin, was dort jetzt passiert. Aber ja, was soll denn großartig passieren, wenn immer noch die Mehrheit von den alteingesessenen, ja, ich sag schon knallhart fetten Bonzenpolitikern dort sitzen, ja, und hier weiter regieren? Da kann die Piratenpartei auch nur quer schießen und manchmal schießt sie eben sogar bei den falschen Themen quer. Ich sag, brauche ich ja nur Google zu erwähnen und schon kommen da dann ein paar Dutzend Piraten raus und fangen an mit mir zu schimpfen, weil ich eine Google-Mail-Adresse habe. Dann kann ich eben sagen, Leute, kümmert euch mal nicht so arg um Google, sondern kümmert euch mal darum, dass eben solche Sachen wie der Bundestrojaner bzw. das Ausspähen der Bürger durch den Staat mal etwas schärfer kritisiert wird und nicht die Leute ablenken mit Sachen, dass Google zum Beispiel Daten hat und dann vielleicht personalisierte Werbung schickt. Wisst ihr, da gibt es schlimmer. Okay, also, das war's dann für die Woche. Ich wünsche euch eine schöne kommende Woche und viel Spaß. Und ja, würde mich auch freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinschauen würdet. Ach was, ich weiß, dass ihr nächste Woche wieder reinschaut. Und bis dorthin sage ich Tschüss und macht's gut.